das faktische Zurückbleiben hinter den offiziellen Möglichkeiten wurde kompensiert durch eine umso pausbäckigere Parteipropaganda. Die Dinge gingen ihren geregelten Gang, es gäbe keine Alternative, man müsse endlich erwachsen werden und habe im Übrigen den endgültigen Sieg aufgrund der eigenen wissenschaftlichen Weltanschauung in der Tasche. Diesen triumphalen "Es läuft" der Fortschrittsgläubigen setzte Benjamin schon damals lakonisch nur einen Satz entgegen. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Eine Welt, die in Selbstwiederholung sich verfängt und diese Wiederholung als den Triumph des täglich Neuen feiert, enthält in Wirklichkeit Züge des Bildes, das man sich der Überlieferung nach von der Hölle macht. Im Religionsunterricht lernten wir als Kinder, dass dort unten nämlich eine Uhr stehe, die bei jedem Pendelschlag ein Immer ausstößt. Immer, immer, immer. In der Hölle gibt es keine Zukunft, damit auch keine Gegenwart. Und Erinnerung nur als das zusammengesunkene Glotzen ins Album schönerer Tage auf dem Familiensofa. Dass diese Starre, dieses Steckenbleiben bei gleichzeitigen Posaunenstößen mit uns zieht die neue Zeit, eben unsere Epoche, zumindest seit 1989 bezeichnet, muss nicht weiter angeführt werden. Müdigkeit, Erstarrung, Ohnmacht, Totenbeschwörung und Durchhalteparolen durchdröhnen einen leeren Tag und eine stillgestellte Zeit. Von da aus ist es vielleicht gerade uns heute möglich, obwohl und nachdem so viele Bücher und Artikel über Benjamin erschienen sind nach 68, noch einmal eine neue Frage zu stellen, eine, die gerade uns betrifft. Wie war es Benjamin möglich, dem großen Melancholiker im Angesicht der Niederlage und als sein Leben lang Besiegter so zu schreiben, wie er schrieb? So strahlend, so überraschend in jeder Wendung und damit zur Zeit überspringend verheißungsvoll. Denn das fiel mir persönlich schon auf, als mir die Werke Benjamins in zwei eher schmächtigen, hellbraun gebundenen Bänden in die Hände gerieten, im deutschen Seminar in Freiburg. 44 Jahre ist es jetzt allen Ernstes schon her. Verstanden habe ich damals wenig. Vor allem hatten die beiden Herausgeber, Adorno und Scholem, sich die größte Mühe gegeben, die Tatsache möglichst in den Hintergrund zu drängen, dass Benjamin Marxist war. Freilich lag es nicht allein an ihrer Geschicklichkeit, dass ich das damals nicht merkte, sondern daran, dass auch jene Zeit, die der 50er Jahre, schon einmal im Westen den Kommunismus nicht so sehr besiegt, als vielmehr aus dem Feld des Erwägenswerten einfach vertrieben hatte. Um nur mich als Beispiel zu nehmen, ohne besonders verstockt zu sein oder neugierlos, ist es mir gelungen, ein 12-semestriges Studium der Literatur abzuschließen, ohne eine einzige Zeile von Brecht gelesen zu haben. Ja, ich beendete dieses Studium in der selbstverständlichen, von allen Anständigen geteilten Meinung, Kommunisten könnten gar keine Gedichte schreiben, außer vielleicht Fritz der Traktorist oder sonst was Propagandistisches. Denn Kommunismus, das sei ja die Technik, allem Großen und Herzenserhebenden ein Nur anzuhängen. Sie sagten vielleicht, was da an Heldentum etc. produziert werde, das sei ja nur Ausdruck irgendwelcher niederen Interessen, die dahinter stünden. Am besten wäre all das drumherum wegzuwerfen, wie das bunte Bonbonpapier um die bittere Pille. So also stand es schon vor 40 Jahren schon einmal um den Kommunismus. Und solche Vorstellungen hielten eine ganze Epoche, die der Adenauerzeit, gefangen. Einen Vorteil freilich hat das Älterwerden. Im Rückblick sieht man, dass auch die Kraft der Verblendung und die Gewalt der Horizontversperrung nicht ewig dauern. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Nur kommt er freilich nicht von allein, sondern aus dem wachsenden Widerwillen an der Lauheit, der Flautenseligkeit, dem Immergleichen eines selbstfeiernden Tralala. Das Kommunistische also blieb mir damals verborgen, nicht aber das eigentümlich inständige, aufleuchtende, hervorbrechende der Bilder und Bildvorstellungen, die Benjamin einsetzte. Gerade im Vergleich nämlich zu Adornos und Horkheimers späteren Schriften wie sie damals in der BRD zu erscheinen begann, widersetzten sich Benjamins Texte dem rollenden Malwerk der Abstraktion, der Vernichtung des Konkreten durch die Vorherrschaft von Begriffen, die sich weitgehend unter Absehung von den Bildvorstellungen, aus denen sie doch allesamt entsprangen, untereinander zusammenschlossen und eine Art Gestöber bildeten von Begriffsworten, Wortbegriffen, die sich ballten und verloren.